Blockcast Black Stories, Folge 14 vom Dezember 2008. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von blog.über.de. Hallo und herzlich willkommen zur Dezember-Ausgabe des Black Stories Podcast. Eine ganz besondere Ausgabe. Mein Name ist Stefan und wir sind heute bei meinem Podcast-Kollegen René zu Hause. Und mit dabei ist Julia wieder mal. Hallo ja. Julia. Hallo. Schöne Weihnachten gehabt. Ja, wunderbar. Ja. Ein großes Familienfest, könnte ich mir vorstellen, wo Familie ist groß. Wir feiern, glaube ich, bis zum Ende des Jahres Weihnachten. Ja. Und bevor wir ihn vergessen, René ist natürlich auch da. Hallo. Ja, logisch, wenn wir in deiner Wohnung sind. Ja. Ne? Ja. Wir haben heute einen ganz besonderen Podcast, denn es gab ein tolles Gewinnspiel zu Weihnachten. Anlässlich dieser Folge. Und deshalb wird diese Folge mit einer Story des Gewinners gespielt. Genau, eine atemberaubende Aufgabe hattet ihr. Ja, weißt du die Aufgabe noch? Ich? Ja. Ich durfte nicht mitmachen, sonst hätte ich wahrscheinlich ohne Ende Storys eingeschickt. Ich habe sie zum Glück noch zu stehen. Und nee, zwar, ich kann es ja kurz sagen. Ja, sag. Du kannst mich ja dann korrigieren, wenn ich falsch liege. Mhm. Und zwar war die Aufgabe gewesen, eine Black Story zu schreiben, in der ein Elch... Nein. Nee, ein Reh. Ein Hirsch. Na... Ein Reh war schon richtig. Ein Reh, eine Socke und ein Kamin drin vorkommt. Genau. Dabei ist es egal, ob das in der Lösung oder in dem Lösungsweg auftaucht. Richtig. Und eure Fantasie, der habt ihr wirklich freien Lauf gelassen und wir haben eine tolle Geschichte als Gewinner. Und sollen wir jetzt schon den Gewinner nennen oder erst später? Ich würde sagen, wir nennen ihn jetzt schon mal, dann vergessen wir es nachher nicht. Und den Gewinn können wir auch noch. Ja, und zwar... ging es ja um das super tolle Brettspiel der Black Stories, was dieses Jahr erschienen ist und wo wir auch schon mal im Podcast eine Folge mitgespielt haben. Ja, und das sollte unter dem Weihnachtsbaum gelegen haben, bei, ich würde nur den Vornamen, wenn wir ihn haben. Achso, ja, bei Johannes. Johannes heißt er. Und er kommt aus Bonn, ein Tusch, Julia. Ja, sehr schön, sehr schön. So, und jetzt steht Johannes nämlich ganz schön unter Druck. Herzlichen Glückwunsch, ja, schon mal. Weil, jetzt sind natürlich alle gespannt, welche Leistung hat Johannes gebracht. Ja. Und da muss ich sagen, ich sehe es ja jetzt nur so ein bisschen, du hast ja den Zettel in der Hand und das sieht tatsächlich aus wie die Karte einer Black Story. Richtig, ne? Er hat sich richtig viel Mühe gegeben. Ich kann das mal rumgeben. Kannst du das Bild zeigen, ohne dass das was verrät? Weil ja, das Bild kann ich zeigen, da steht auch schon die Geschichte drauf, aber hinten den Text solltet ihr nicht durchlesen, wenn ihr so nett seid. Es ist auch im Original in dem Stil, ne? Nee, das ist original gemacht, genau. Ja. Also schon allein deshalb hat er den sich Preis wirklich ja, verdient. Fall, ja. Auf jeden Fall. Aber die Story, da steckt ja eine Story dahinter. Und bevor wir loslegen, müssen wir natürlich nochmal kurz die Regeln erklären. Wie funktionieren die Black Stories? René, bitteschön. Also Stefan wird uns jetzt den Titel der Geschichte sowie einen kurzen Satz, der die Situation der Geschichte beschreibt, vorlesen. Und wir müssen erraten, wie es zu diesen Umständen kam. Und Stefan wird unsere Lösungsvorschläge mit Ja oder Nein quittieren. Genau. Aber und dann werden wir in 5 Minuten dann das Ergebnis hier feiern. Genau. Ja, also natürlich, wenn ich mit Ja und Nein, mit Ja und Nein antworten kann oder muss, müsst ihr natürlich auch die Fragen entsprechend so stellen. Ja. Und Stefan kann es natürlich, wenn er merkt, dass der Abend zu lang wird, auch in die richtige Richtung buxieren. Aber ich sage schon mal jetzt, ich habe Zeit. Also. Ja. Dadurch ist es aber auch gut gesteuert. Also dadurch kann man das Spiel gut steuern, finde ich. Genau. Und ihr zu Hause an den MP3-Playern könnt natürlich mitraten. Und ihr könnt auch nicht nur mitraten, ihr könnt auch mitmachen. Ja, denn unser gewöhnliches Gewinnspiel läuft ja immer noch. Ja, aber dazu später mehr. Das vergessen wir garantiert nicht. Ja. Jetzt haben wir so lange geredet, jetzt legen wir endlich los, jetzt spielen wir endlich. Julia ist schon ganz aufgeregt. Ich mache mich auch gleich nass. Die Fingernägel sind schon abgeknabbert. No. Johannes, lehn dich zurück. Jetzt kommt deine Story. Ja. Und die Story lautet 2 Todesfälle vor Heiligabend. Okay. Und die Geschichte, die dahinter steckt. Als eine Frau eine Socke an ihrem Kamin aufhängen wollte, fand sie ein totes Reh und starb 10 Minuten später. Das klingt ja schon sehr morbide. Und jetzt seid ihr dran, liebe Leute. Was steckt dahinter? Warum? Also ich kann euch einen Tipp geben. Also zwei Tote, das sind die Frau und das Reh. Auf jeden Fall erstmal. Jawohl, das ist schon mal richtig. Und es hat mit Weihnachten. Rekord. Ja, nee, Rekord. Aber es sind jetzt wirklich die beiden Toten. Also da kommt nicht noch ein Toter. Du hast sofort den richtigen Ritter. Echt? Okay, ja. War doch eine tolle Sendung, fand ich. Nein, jetzt die Frage, wie die Frau gestorben ist und wie das Reh gestorben ist. Das Reh befand sich im Kamin. Das ist schon mal richtig. Die Socke spielt dabei keine Rolle. Aber wie ist es da hingekommen? Ja, aber die Socke spielt jetzt dabei keine weitere Rolle. Die hat nur die Socke aufgehangen. Genau, und somit hat er schon die Socke in die Geschichte eingemauert. Ja, jetzt müssen wir uns mal um das tote Reh kümmern. Ja. Das tote Reh. Wie es da hinkommt. Genau. Durch den Kamin ist es auf jeden Fall gekommen, oder? Durch den Kamin ist es nicht gekommen. Ach, durch den Kamin, das wäre auch eine schöne Geschichte. Der Weihnachtsmann hat ist über den Kamin geflogen. Und das Tier ist abgestürzt, genau. Ist es denn das Weihnachtsessen, was da im Kamin lag? Nein. Auch nicht? Definitiv nicht. Es gibt ungeklärte Umstände, warum dieses Reh im Kamin gelandet ist. Nein, das ist ganz klar, warum das im Kamin lag. Okay, also da gibt es einen Grund für. Ja. Da gibt es einen Grund. Still, ihr überlegt. Ja. Das ist aber nicht zum Essen gewesen, das Reh. Nein. Das war da. Das Brüderchen war da. Und Schwesterchen. Ist es denn durch die Tür reingekommen? Sozusagen, ja. Das heißt, es ist unter nicht gewollten Umständen reinkommen. Gehört es denn zum Schlitten des Weihnachtsmanns? Nein. Gar nicht? Nein. Der Weihnachtsmann hat damit gar nichts zu tun. Nein. Der taucht doch nicht mehr dann hintenrum irgendwie jetzt auf. Nee, nein, der Weihnachtsmann kommt hier gar nicht vor. Alles klar. Der hat davon gar nichts mitgekriegt. Also und die Frau ist, hat die mit dem Reh irgendwas zu tun? So gesehen schon, ja. Nein, also das Reh, die kannte das vorher schon, bevor es tot war? Nein. Okay. Das heißt, es ist aber geklärt, wie das Reh in den Kamin reinkam. Das ist definitiv geklärt, ja. Kann es sein, dass es vielleicht nicht bremsen konnte, zu schnell gelaufen ist und nicht bremsen konnte? Es ist durch die geöffnete Tür. Ja, es muss ja durch die geöffnete Tür. Nee, also, es hätte ja auch jemand reintragen können. War es schon tot, bevor es im Kamin lag? Richtig. Das wollte ich jetzt als nächstes sagen, also, ja. Okay. Genau. Das wurde tot in den Kamin getragen. Wie viele Minuten war es denn schon tot? Das müsst ihr rauskriegen. Okay. Das Reh wurde überfahren. Dem war kalt, den Reh. Nee, warte, lass mich doch mal ausreden. Oh, das also, ist schon mal... Ja, das weiß ich doch. Ja. Mal ruhig also stiften. Das Reh wurde überfahren. Von wem? Und jetzt wollte von der Frau. Nein. Von dem Mann. Richtig. Von dem Mann von der Frau. Der Mann der Frau. Richtig. Und der wollte das irgendwie vertuschen und hat es gleich mitgenommen und hat es in den Kamin geschmissen. Nee, das war kalt. Im Prinzip schon, aber der Grund ist falsch. Was, welcher? Versuch doch erstmal zu klären, wann das umgefahren wurde, sozusagen. Nein, davor. Wann davor? Bevor es reingetragen wurde. Ja, das ist... Nein, es steht ja in der Geschichte, zwei Todesfälle vor Heiligabend. Also vor Heiligabend. Genau, am Tag vor Heiligabend. Was hat das mit Heiligabend? Ja, das ist vor Heiligabend, was reicht doch. Genau, das ist ja wurscht. Also, okay. Der Mann hat ein Reh angefahren. Genau, an dem Tag davor oder in der Nacht davor. Richtig. Ne? Also, und so. Die Frau hat ja gar nicht gefragt, ob... Nein. Was? Also die Frau wusste das gar nicht, ne? Er wusste das nicht. Er hat es genommen, hat es dann reingetragen. Ja, warum? Warum hat er das dann mitgenommen eigentlich? Ja, warum soll er den da liegen lassen? Weil er sonst einen Wildunfall hätte melden müssen. Ja, aber er hatte dann, als er das halt umgefahren hat... Er wollte einen Braten fahren, aber hat er dann sparen? Nein, das nicht. Genau eine ganz andere. Also mit Essen hat das gar nichts zu tun. Mitleid. Gefühle. Nein, er wollte was anderes mit dem Tier. Also er wollte es schon weiterverwerten. Also er dachte, oh, jetzt habe ich es umgefahren, dann jetzt mache ich nur noch, nutze ich es auch noch. Er wollte das Geweih an die Wand machen. Nee, so nicht. Aber er wollte das Fell haben. Ja, es geht schon in die richtige Richtung. Er wollte es nicht essen, sondern andersweitig verwerten. Genau. Also was macht man denn? Was kann man mit toten Tieren machen? Essen. Nein, wollte er ausstopfen. Nicht. Richtig. Ausstopfen. Ja. Und was für ihn oder für wen? Bestimmt für seine Frau als Weihnachtsgeschenk. Nein. Für seine Kinder. Sich ja freuen als Weihnachtsgeschenk. Für seine Kinder. Wollte er für sich selber? Auch nicht für sich. Er wollte es ins Museum stellen. Nein. Auch für jemand Bestimmtes? Gab es eine bestimmte Person, der das geben wollte? Ja. Ist die Person aus deinem Familienkreis? Aus dem näheren Bekanntenkreis. Aus dem Bekanntenkreis, also für einen Kumpel oder was? Ja, für einen Freund. Für Fred. Sozusagen. Und dem wollte er das Reh schenken, ausgestopft. Richtig, genau. Gibt es da einen Grund für? Zu Weihnachten. Nur hat er halt spontan dann entschieden. Okay. Und jetzt kam die Frau ins Spiel? Na, noch nicht. Ach so. Also... Erzählen wir nochmal von Anfang an. Also er hat das Tier umgefahren mit dem Auto und dann ist ihm der Gedanke gekommen, er würde es jetzt ausstopfen und einem Freund zu Weihnachten schenken. Und da das ja schon tot war letztendlich, ne? Und hat er das schon, hat es schon ausgenommen? Das hat damit gar nichts zu tun, ob er das jetzt ausgenommen hat, das Reh, oder nicht? Oder das, und dann war es halt so, was ist jetzt mit seiner Frau? Naja, die ist auf jeden Fall. Naja, jetzt ist die Frage für mich, warum hat er das in den Kamin gelegt? Ist es geklärt oder hat er einfach keinen anderen Platz in der Wohnung gefunden? Weil auf dieser schönen Abbildung, die der Johannes gezeichnet hat, ich gehe mal davon aus, dass er die gezeichnet hat, dann liegt dieses Tier, was aussieht wie ein Reh, ja, im Kamin. Richtig, also sehr gute Zeichen. Ja. Also ich finde die gut. Genauso morbide wie die Geschichte. Und eine schöne Socke da. Okay, also der Grund, warum es im Kamin liegt, ist nicht wichtig. Der ist schon wichtig. Achso, okay. Na, er, was ist denn mit seiner Frau? Ja, die ist also seine Frau spielt eine Rolle, erst wegen seiner Frau hat das in den Kamin gelegt? Richtig. Weil seine Frau schon tot auf dem Tisch lag? Nein. Wollte die auch ausstoppen? Ja, die war ja erst 10 Minuten später tot, ne? Die Frau? Genau. Nachdem sie das Tier gefunden hat. Nee, hat sie, ist sie gestorben, weil sie es gesehen hat? Ja. Ne? Ein Herzinfarkt. Die hat gedacht, Waldi. Oh, Waldi liegt im Kamin. Naja, also der richtige Tod war jetzt nicht direkt, als sie das gesehen hat, aber da kommen wir später zu. Ja. Na? Also warum hat der Mann dann das Reh in den Kamin? Ja, das ist, weil er keinen anderen Platz gefunden hat. Nein, deshalb nicht. Er hat auch ganz bewusst. Was ist mit seiner Frau? Er hat es bewusst da reingelegt, dass sie es findet. Nee, denk mal. Sie sollte es nicht finden. Richtig. Achso. Ja, aber dann ist der Kamin ja auch. Der muss auch. Ihre Frau hat Angst, seine Frau hat Angst vor Feuer. Nein. Nee, er hat es in den Kamin gelegt, weil seine Frau es nicht finden sollte. Das heißt, dann hat seine Frau. Also, wenn man sich die Geschichte durchliest und an das Ausstopfen denkt, und hier steht nämlich ein Satz, da die Frau sozusagen seine Arbeit nicht mochte, da gehe ich davon aus, dass er irgendwie beruflich damit irgendwas Ach so, zu tun kann hat. Kann natürlich sein. Na? Es ist hier zwar nicht näher beschrieben, aber ich deute das mal so. Ja. Und ja. Dann vielleicht ist er ja auch Jäger. Das könnte auch sein. Vielleicht hat das gar nicht angefahren, sondern erschossen. Nee, hier steht aber angefahren. Ja, vielleicht wusste Johannes das nicht genau. Nee, also nehmen wir vielleicht, also könnte er auch Jäger gewesen sein. Und ist ja auch wohl, mag das hier eh nicht drinsteht. Das spielt Leute letztendlich halt diese keine toten Rolle. Tiere da nicht finden an ihrem genau. Kamin. Genau. Die Frau hatte die Nase voll, dass sie mal in der Küche rumlagen und dann hat er gedacht, dann lege ich sie in den Kamin. Damit sie nicht findet. Richtig. Aber na gut, das ist auch ein blödes Versteck. Naja, weiß ja nicht, wo der Kamin steht. Nein, letztendlich ist es so erklärt, als seine Frau nach der Arbeit nach Hause kam, hat er das halt, das Reh dort schnell im Kamin versteckt. Vielleicht kam sie zu früh. Hat sie überrascht quasi. Genau. Ja. Und er wollte sie nicht mit dem Reh in der Hand. Richtig, sie mochte nämlich seine Arbeit nicht und tote Tiere wollte sie auch nicht sehen. Ja. Konnte sie auch nicht sehen. Okay. Da haben wir doch schon mal einen guten Einstieg. Okay. Und jetzt liegt das Tier tot im Kamin und sie jetzt, guckt da rein. Sie, gestorben. Ja. Sie guckt da rein, in den Kamin. Und kriegt erstmal einen tiersten Schreck. Ja, aber das weil sie denkt, stirbt sie ja nicht. Weil sie denkt, das ist ihr Hund, der da drin liegt. Nein, so war es ja nicht. Erstmal müssen wir erklären, was sie stirbt aber aufgrund nicht dessen, dass sie in den Kamin guckt und einen Schreck kriegt. Deswegen nicht. Also das ist schon mal richtig, sie guckt irgendwann in den Kamin und kriegt einen Schreck. Aber davon stirbt sie noch nicht. Nee. Und dann rennt sie zu ihrem Mann hin. Nein, wo ist der Mann? Das der Mann wir jetzt ist mal schon wieder weg. Ist sozusagen der nächste Tag jetzt? Achso, ist der nächste Tag schon. Ja. Der Mann ist, der schläft noch. Im Auto unterwegs, um das nächste Tier zu überfahren. Nein, was ist, wo der ist der Mann im Auto? Der schläft. Nein, der schläft. Ach, der will ja sein Werk jetzt voll zu Ende bringen. Nein. Auch nicht. Der Nein. Der dann ist er arbeiten. Richtig. Der ist arbeiten. Also ist er wieder auf der Jagd oder irgendwas. Ja. Wahrscheinlich. Ja, okay, der ist und arbeiten. Und was macht sie? Sie macht die Wohnung Kamin sauber. Richtig. Naja. Wir warten jetzt richtig. Ja, ihr sprecht immer gleichzeitig. Also, die Frau, was ist mit der, was macht die natürlich? Die macht den Kamin an. Oder will die ja, das gehört dazu. Sie will Weihnachtsvorbereitung. Weihnachtsvorbereitung, ja, sie schmückt halt, ne, und so weiter. Und da kommt sie natürlich irgendwann an den Kamin. Was macht man da an dem Kamin? Feuer. Nein. Die Socke aufhängen. Genau, die Socke kommt jetzt ins Spiel. Ja, die Socke. Na, genau. Ja, und dann, als sie die Socke aufhängt, sieht sie das Tier, kriegt einen Schreck. Und wartet, dass ihr Mann nach Hause kommt. Nein, so war es nicht. Also, dann müsste er 10 Minuten später da gewesen sein. Ach so, okay. Sie ist ja 10 Minuten, nachdem sie das Tier entdeckt hat, gestorben. Ja, also hier steht noch ungefähr ganz liebevoll, die Socken sind mit dem Namen der Eheleute bestickt. Das wollte ich jetzt einfach schönes mal sagen. Schönes Detail. Das werden wir ja nachher auch noch, wenn du die Story nochmal vorliest, erfahren. Genau. Und ja, als sie die halt aufhängen wollte am Kamin, sie das. War ja das schon, tote genau. Reh. Genau. Kriegt einen Schreck. Sie kriegt einen Schreck. Nee, sie erschrak fürchterlich. Wird sie ermordet? Nein. Okay. Sie erschrak fürchterlich. Was passiert denn, wenn man fürchterlich sich erschreckt? Kriegt man weiße Haare? Nee. Der Mund bleibt offen stehen? Nein, keine Ahnung. Genau. Wenn man sich erschreckt. Ja, was passiert? Fällt man tot um? Nee, das nicht. Macht man sich in die Hosen? Nein. Was hat man denn, wenn nehmen wir mal an, Julia macht jetzt die ganzen Vorbereitungen für Weihnachten. Ja. Was hast du denn dann? Stress. Erstens das, aber was ziehst du dann immer hinter dir her sozusagen? Ein Staubsauger. Nein. Das habe ich ja noch nie gehört. Hast du mich schon mal mit dem Staubsauger gesehen? Nee, aber du ziehst doch mal einen Staubsauger oder irgendwas anderes. Nee, der macht doch René sauber. Was beim Schmücken, man zieht eine Kiste. Eine Kiste. Und sie erschrickt sich manchmal zurück, fällt in die Kiste und schlägt sich den Kopf auf und hat die Weihnachtsbaumspitze im Kopf stecken. So oder so ähnlich, ja. Also eigentlich kann man es schon gelten lassen, aber versuch's mal nochmal genauer. Also sie hat dann gehen wir das mal jetzt ins Detail. Sie hat eine Kiste mit Weihnachtsdeko. Ja. Genau. So, dann steht sie vorm Kamin, will die Sachen aufhängen. Erschrickt sich, macht einen Schritt zurück und stolpert. Ja. Über die Kiste. Stolpert über die Weihnachtskiste. Und verletzt sich an einer Deko tödlich. Nein. Nicht? An der Tischkante. Richtig. Sie stießt sich ihren Kopf am Wohnzimmertisch. Genau, und damit hat sie vorbei. Aber ein kleines Wohnzimmer, wenn der Kamin und der Tisch so nah beieinander stehen. Du weißt ja nicht, wo sie die Kiste... Okay, und jetzt stürmt sie natürlich deswegen, weil der Mann nicht nach Hause kommt. Und das regt der Tod im Kamin und kann nicht helfen. Weil es ja selber schon tot ist. Ja, ja, das war letztendlich die Story. Und hier hat es gerade geklingelt. Nein. Das war das Endezeichen. Ja, die Zeit ist um. Genau. Oh, haben wir gerade so geschafft. Rechtzeitig. Ja, wunderbar. Ihr habt die Story gelöst. Super. Das ging aber schnell. Das war schön. Warum klingelt denn das immer? Das geht jetzt so weiter. Achso. Lies mal die Geschichte vor. Ja, also hier nochmal die genaue Geschichte mit zwei Todesfällen vor Heiligabend. Den Abend zuvor hat der Ehemann der Frau das Reh angefahren und mit dem Auto mitgenommen. Er wollte das Tier ausstopfen und einem Freund zu Weihnachten schenken, da das arme Tier eh schon tot war. Als seine Frau nach der Arbeit nach Hause kam, versteckte er das Reh schnell im Kamin, da sie seine Arbeit nicht mochte und keine toten Tiere sehen wollte. Am nächsten Tag begann der Urlaub der Frau und ihr Mann machte sich auf den Weg zur Arbeit. Sie hat mit den weihnachtlichen Schmücken des Hauses begonnen. Während sie die Socken mit den Namen der Eheleute bestickt aufhängte, sah sie das tote Reh im Kamin und erschrak fürchterlich. Dabei stolperte sie über eine Weihnachtskiste und stieß sich ihren Kopf am Wohnzimmertisch. Die Frau verblutete noch bevor ihr Mann nach Hause kommen konnte, um das Tier aus dem Kamin zu entfernen. Ja, fand ich aber eine sehr spannende und sehr schöne Geschichte. Alles tolle Geschichte, fand ich gut. Du hast dir dein Brettspiel redlich verdient. Ich hoffe, es liegt unter dem Weihnachtsbaum. Ich hoffe auch, dass das alles noch super geklappt hat mit dem Moses Verlag. Wie gesagt, Johannes aus Bonn, da ist Weihnachten gerettet, würde ich sagen. Ja, und ihr habt natürlich auch weiterhin die Chance abzustauben. Tolle Preise. Ja, vielleicht erweitern wir das mal um ein T-Shirt oder so auch. Oder? Ja, das kann man immer machen, aber dazu müsst ihr erst aktiv werden, genau. Und Julia, willst du mal die Kontaktmöglichkeiten nennen? Hast du die nicht im Kopf? Ich habe die natürlich im Kopf. Das ist ja im Vorfeld auswendig. Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen. Und zwar braucht ihr dazu ein Telefon und dann wählt ihr die folgende Nummer, die 030, die 20236803. Ja, und wie kann man sich noch an uns wenden? Das ist eine gute Frage. Steht doch da. Da steht da? Kurz darüber. Kurz darüber? Ja. Na, das ist ein Zufall. Und zwar einfach über den Blog atjuba.de und da könnt ihr dann euch hinwenden oder direkt, denke ich mal, an den Moses Verlag. Genau. Also per E-Mail, meinte Julia jetzt gerade. Ja, natürlich per E-Mail. An blog@juba.de. Genau. Oder halt, wir haben noch das Kontaktformular am Blog oder die Kommentarfunktion. Da gibt es viele Möglichkeiten. Julia hätte jetzt spontan angerufen. So habe ich das jetzt gedacht. Ich hätte angerufen, ja. Natürlich ist bei Frauen am einfachsten. Das wäre natürlich wirklich mal sehr schön, die Story auf dem Anrufbeantworter zu haben. Ja. Weil dann könnt ihr unmittelbar teilhaben an dieser Sendung. Dann hören wir eure Stimme im Podcast. Ja. Macht das ruhig mal. Ne? Aber nur, wenn ihr ruhmresistent seid. Wenn ihr also Ruhm vertragen könnt. Genau. Die Weihnachtsgeschichten sind jetzt vorbei. Ihr könnt euch jetzt wieder richtige Storys ausdenken. Aber Johannes, herzlichen Dank dafür nochmal. Und vielleicht gibt es ja nächstes Jahr zu Weihnachten wieder was. Genau. Und mit viel Glück landet eure Story sogar in der Leser Edition, die dann im Laden kaufbar zu erwerben ist. Genau. Also nicht verzweifeln, wenn ihr uns eine Story schickt und die nicht im Podcast gespielt wird. Sie hat dennoch die Chance, in der Leser Edition veröffentlicht zu werden. Genau. Ja, da sind wir ja schon am Ende. Das ging ja richtig schnell. Das Jahr ist zu Ende, der Podcast ist zu Ende.